kleiner Hügel. Das tollste Teil, das mir und meinem Haushalt jemals geschenkt wurde, ist ein Elektrofahrrad. Es hat das autofreie Leben hier um vieles verbessert. Die Freiheit der Bewegung in einem größeren Umkreis ist wunderbar. Der Überschwang, die Freude, die neue Lust am Fahren. Bergauf, ohne sich zu erschöpfen, mit moderater Anstrengung, dann der Rausch bergab. Mein Großvater, der leidenschaftlich gern Fahrrad fuhr, hinterließ mir eine Geschichte von Till Eulenspiegels Narrheit, die er sich vielleicht selbst ausgedacht hat. Er erzählte mir, wie Till jeweils weinte, wenn es so schön bergab ging, weil es ja nun leider bald wieder bergauf ginge, und lachte, wenn er steil bergauf musste, denn bald würde er wieder bergab fahren können. Eine Posse, die von Bipolarität handelt, von Sorge, von Zukunftsangst, die den Genuss der Gegenwart verpasst. Das Che, mein kleiner Hügel, so die altfranzösische Bedeutung dieses Ortsnamens, ist ein enormes Geschenk. Fotos der Stifterfiguren meiner Großeltern habe ich im Eingangsraum aufgehängt. Die vorigen Bewohner des Hauses sind anwesend in Stühlen und Bänken, im Holz der Wandverkleidung, in den Balken, Toren, Steinen, die geblieben sind. Ich versuche zu erhalten und zu verwalten. Das reimt sich. Für die Art, wie ich es damals fand, kann ich mich nur bei mir selbst bedanken. Im Verlauf der Suche nach einem Haus in der Nähe, das ein Freund gern kaufen würde, sehe ich, wie mühsam es gewöhnlich ist, das zu finden, was man sucht. Endlos konsultieren wir Annoncen, verabreden Besichtigungen. Es ist nie etwas dabei für die Summe, über die er verfügt. Natürlich ist es mehr als 30 Jahre später und es zieht jetzt viele Leute aufs Land. Wenn ich dann heimkomme von diesen Ausflügen mit Grundstücksmaklern, kann ich es nicht fassen, wie schön es hier ist. Als damals ein großelterliches Erbteil von 50.000 deutscher Mark nach Jahrzehnten plötzlich zur Verfügung stand, wollte ich damit ein Haus in La France Profonde im tiefsten Frankreich erwerben. Die Schweiz kam nicht in Frage, zu teuer. Aber es sollte nicht weiter von Bern entfernt sein, als es sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln an einem Tag erreichen ließe. Auf der Frankreich-Karte von einem Autoatlas suchte ich nach einem Gebiet mit möglichst nur gelben Straßen, die wenig befahren sind. Ich fand in passender Nähe tatsächlich ein solches Gebiet, einen Naturpark, in seiner Mitte den Namen einer kleinen Stadt, deren Namen ich kannte, weil mir in den Ferien in Avignon ein paar Wochen zuvor ein Flyer gereicht worden war, auf dem ein Marionettenfestival in eben dieser Stadt angekündigt wurde. Wegen meiner Puppenpassion hatte ich mir den Namen gemerkt. Daher fuhren wir mit den Freunden im Herbst in diesen Ort. Und als ich am ersten Morgen sehr früh in der Nähe unseres Hotels herumspazierte, um in den wenigen Schaukästen Immobilienangebote zu besehen, entdeckte ich ein Foto, von dem ich annahm, es zeige nur einen pittoresken Ausschnitt. Wir fuhren noch am selben Tag dorthin, viele Kilometer durch Wald, über einen Pass an einen Fluss. Und da lag das Che, und ich hatte genug Geld, um es zu kaufen. Ohne das Shee hätte ich mit Esther nicht leben können oder wäre untergegangen an ihrer Seite. Wie in dem Traum, den ich in einer Krise während einer fatalen Jurawanderung mit ihr gehabt habe. Da sitze ich tief unter der Erde in einer Felshöhle. Die Öffnung über mir wird mit einem großen Stein verschlossen und ich denke, nie wird jemand erfahren, wo ich geblieben bin. Ich habe mit aller Kraft meiner Gedanken dieses Gewölbe durchstoßen und den Traum beendet. Seitdem spätestens fürchte ich mich vor dem so gepriesenen Tod im Schlaf und wünsche mir, wenn schon, den plötzlichen Herztod. Ist das ein guter Schluss? Nicht gerade ein Cliffhanger.